WDR 5. Neugier genügt. WDR 5, Neugier genügt, und wir kommen jetzt vom roten Teppich zum grünen Rasen und seinen wahrlich braunen Stellen. Am Montag ist in München eine Fußball-Sonderausstellung eröffnet worden, die für Aufsehen sorgt. Sie heißt Kicker, Kämpfer und Legenden, und soweit ja, klingt sie wie andere Fußballausstellungen auch. Aber der Untertitel verrät die gesamte Brisanz: Juden im deutschen Fußball und beim FC Bayern. Und die Schau zeigt in der FC Bayern Erlebniswelt, dass Fußball eben nicht bloß eine runde, unpolitische Sache war im Dritten Reich. Ingrid Müller-Münch hat erkundet, was früher war und wie das auch in der Gegenwart ist. Auf geht's, Deutschland! Auf geht's, Deutschland! Deutschland schießt ein Tor! Deutschland schießt ein Tor! Achtung, Achtung! Dann wird das Ergebnis die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa! Deutschland schießt ein Tor! Schießt ein Tor! Schießt ein Tor! In einem vor Jahren aufgefundenen Propagandafilm der Nationalsozialisten wurden fußballspielende Juden gezeigt, weil man demonstrieren wollte, wie schön es doch in Theresienstadt sei. Der rollende Fußball, die rollenden Köpfe. Da habe noch einer die Stirn und sage, dass Sport kein Politikum sei. Er ist es, er gehört dazu. Und er ist auch dann und gerade dann ein Element der Politik, wenn er von Politik ablenken soll. 1975. Festakt im Frankfurter Schauspielhaus. Walter Jens wäscht den Fußballoberen gehörig den Kopf. Sie sollen Schluss machen mit ihrem Schweigen, ihrem Wegschauen, ihrem so tun, als sei nichts gewesen. Zur 75-Jahr-Feier des Deutschen Fußballbundes kommen seine deutlichen Worte schlecht an. Zahlreiche geladene Gäste verlassen den Saal, als Jens ihnen vorhält, wie gehorsam der DFB den Nazis gefolgt war und wie eilfertig man sich in den Profifußballvereinen der jüdischen Mitspieler, Schiedsrichter, Vorstandsmitglieder oder Mäzene entledigte. Um nach 1945 einvernehmlich dies alles zu verschweigen und zu vertuschen. Der Gelsenkirchener Stadthistoriker Stefan Goch. Die Festschriften gehen bis in die 90er Jahre darüber hinweg. Es gibt ein Bild von Borussia Dortmund, wo das sehr deutlich wird. Das ist ein schönes Beispiel. Da stehen die auf dem Platz und dahinter wehen Fahnen. Das Bild ist lange in einer gefälschten Version gebraucht worden, weil man auf den Fahnen nämlich das Hakenkreuz nicht sieht. Im Original ist da ein Hakenkreuz. Auschwitz aber, Buchenwald, Immigration, der Widerstand der Antifaschisten, Millionen von Opfern. Hätte davon nicht auch die Rede sein müssen? Gab es denn keine Fußballspieler, die damals aus politischen oder rassischen Gründen verfolgt worden sind? Doch, es gab sie. Ihre Zahl war beträchtlich. Zum Beispiel Julius Hirsch oder Gottfried Fuchs, die beiden Weltklassespieler des Karlsruher FV, vor dem Ersten Weltkrieg die ersten und einzigen jüdischen Spieler in der deutschen Nationalmannschaft. Der vom DFB gestiftete Julius-Hirsch-Preis erinnert an den Kicker, der in Auschwitz ermordet wurde und dessen Name nun für Antirassismus steht. Andere jüdische Biografien wurden per Zufall entdeckt, wie die von Martin Abraham Stock. Der Bonner Historiker Arthur Heinrich. Er ist der erste Jude, der in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes in diesen Vorstand einzieht. Ich bin aufmerksam geworden auf Herrn Stock, als ich in der Kölner Sporthochschule in der Bibliothek dort gesessen und alte Zeitungen durchgeblättert habe. Dabei bin ich auf einen Artikel gestoßen, der überschrieben war mit Abschied von Martin Stock. Der Artikel war illustriert mit einem Foto. Auf diesem Foto befanden sich der damalige Bundestrainer Sepp Herberger und der damalige Generalsekretär des Deutschen Fußballbundes und in der Mitte Martin Abraham Stock. Ich habe also angefangen zu lesen, in der Annahme, dass wenn solch hochgestellte Fußballpersönlichkeiten eine dritte Persönlichkeit verabschieden, dass der nicht ganz bedeutungslos sein kann. Dieser Artikel war aus dem Jahr 1950. Und in dem Artikel stand dann, dass das Leben Martin Stock nicht immer gut mitgespielt hätte, sondern dass er 1933 aus allen Ämtern entfernt worden sei, dass er im KZ gesessen hätte und dass er eben 1950 die Absicht hatte, die Bundesrepublik zu verlassen, deshalb Abschied von Martin Stock. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Namen Martin Stock konfrontiert wurde. Und ich habe mich dann auf die Spur gesetzt. Martin Abraham Stock hatte eine große Leidenschaft, den Fußball. Eine Liebe, die nicht nur seinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ruin überstand, sondern auch Demütigungen, Verfolgung, Konzentrationslager, Schweigen und Vergessen. Seinem Verein, der Altonaer Spielvereinigung von 1895, blieb er bis zum Tode hin treu. Egal, wie man mit ihm umgegangen war. Denn die Altonaer waren keine Ausnahme. Nicht nur dort wurde es nach 1933 für jüdische Fußballer oder Schiedsrichter wie Martin Stock eng. Sehr, sehr eng. 9. April 1933. Die ersten 14 Fußballvereine versichern, sich der nationalen Regierung freudig und entschieden zur Verfügung zu stellen. Und insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen mit den neuen Machthabern zusammenarbeiten zu wollen. Mehrere tausend jüdische Fußballer werden aufgefordert, ihre Vereine zu verlassen oder werden als unerwünscht ausgeschlossen. Wertes Mitglied, der erste FC Nürnberg streicht die ihm angehörenden jüdischen Mitglieder mit Wirkung zum 1. Mai 1933 aus seiner Mitgliederliste. Als der 13 Jahre alte Leo Weinstein im Frühjahr 1934 zum Training der Nachwuchsmannschaft des SV Werder Bremen kam, erlebte er den Schock seines jungen Lebens. Der Trainer teilte dem schon seit 5 Jahren im Club aktiven Jungen mit, dass er ab sofort nicht mehr mitspielen dürfe, weil er Jude sei. Mit der Erinnerung an den jungen Leo Weinstein beginnt das im Frühjahr 2014 erschienene Sonderheft des Elf-Freunde-Magazins. Sein Schwerpunkt? Die Vertreibung der Juden aus dem deutschen Fußball nach 1933. Das Heft entstand in Zusammenarbeit mit dem DFB. Der ist inzwischen geläutert. Historiker Heinrich. Der DFB hat seine Vergangenheit nach 45 gewiss nicht aufgearbeitet, sondern er hat an einer Selbstgeschichte gestrickt, die eben unter den Maßgaben stand, dass Fußball erstens unpolitisch sei und auch immer gewesen sei, dass allerdings die Nazis versucht hätten, den Fußball in ihrem Sinne zu gestalten und dass sich der DFB nach Kräften dagegen gewehrt hätte. Es stimmt meiner Ansicht nach gewiss nicht, nein. Ich glaube, der Punkt, ab wann sich was getan hat, den kann man auf Ende der 90er Jahre datieren. Da sieht sich der DFB mit dem Phänomen konfrontiert, dass die Sportgeschichte eigentlich immer mehr Thema wird. Die Schlussfolgerung, die der DFB daraus zieht, er vergibt einen Auftrag zur Aufarbeitung der eigenen Verbandsgeschichte. Das war im Jahr 2001. Seitdem hat sich viel getan. Angesichts eines wachsenden Rassismus und Antisemitismus unter Ultras und Fußballhooligans besann man sich der eigenen Vergangenheit. Der DFB kommt aus der bürgerlichen Sportbewegung. Das ist sowieso konservativ, auch sehr national orientiert. Der hat sehr schnell mitgemacht, insbesondere der Westdeutsche Verband hier ist einer der ersten, der schon im April, Mai den Aria-Paragraphen einführt. Das heißt, jüdische Mitglieder dürfen zunächst mal nicht aktive Mitglieder sein, also zum Beispiel nicht in den Vorständen. Das trifft eine ganze Reihe von Leuten, eben zum Beispiel den stellvertretenden Vorsitzenden von Schalke zum Beispiel. Dr. Paul Eichengrün darf nun nach diesem Aria-Paragraphen nicht mehr stellvertretender Vorsitzender sein. Und Dr. Paul Eichengrün tritt von seinem Amt zurück, um dem Verein eine Belastung wegzunehmen. Ein Rücktritt, der eigentlich ein Rausschmiss war. Auch Martin Abraham Stock musste seinen Verein verlassen. Ebenso Kurt Landauer, Präsident von Bayern München, der bald danach in die Schweiz emigrierte und dort überlebte. Wenige Jahre später schon kämpften die jüdischen Kicker nicht mehr um den Ball, sondern bangten um ihr Leben, wie es BBC London berichtete. Mit jeder Schwierigkeit des Regimes steigerte sich die Judenhetze. Die Synagogen brannten. Die Konzentrationslager füllten sich von Neuem. Bald gab es keine jüdische Familie mehr, von der nicht Angehörige eingesperrt, getötet oder zum Selbstmord getrieben worden wären. Historiker Stefan Goch hat in seinem Computer eine Fülle an Material über jene Zeit gespeichert. Beim Scrollen stößt er auf ein Foto. Das ist eine Mannschaftsaufstellung von Schalke. Da stehen die Spieler und Dr. Eichengrün steht als zweiter Vorsitzender daneben. Das ist, glaube ich, 32. Und dieses Bild findet sich in der DFB-Festschrift. Und kein Mensch hat gefragt, was ist denn das für ein Dr. Eichengrün? Und Dr. Paul Eichengrün war wie viele bürgerliche Juden ein auch durchaus national gesinnter Mann, der nicht verstehen konnte, was ihm da drohte, ihm und seiner Familie. Und er hat das dann erst sehr spät gemerkt, auch erst nach der sogenannten Reichskristallnacht, und hat es so im letzten Moment vor Beginn des Zweiten Weltkrieges geschafft, noch aus Deutschland rauszukommen. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir das Judentum vom Antlitz der Erde weggetilgt haben. Martin Abraham Stock zögerte zu lange, bemühte sich erst 1939 um eine Ausreisegenehmigung. Auf seiner Reisegepäckliste standen Fußballstiefel, Stutzen, Schienbein und Knieschützer. Doch es war schon zu spät. Er ist am 8. November 1941 von Hamburg nach Minsk deportiert worden und hat dann nach 2 Jahren in Minsk eine Odyssee durch ein Dutzend Konzentrations- und Zwangsarbeitslager durchlaufen müssen. Martin Abraham Stock überlebte, kam zurück nach Hamburg. Abgemagert, psychisch schwer angeschlagen, um seine berufliche Existenz gebracht, ohne eine angemessene Entschädigung. Doch noch immer von seiner Fußballleidenschaft getrieben. Die ließ ihn gleich wieder bei den Altonaern anklopfen. Und die nahmen ihn mit Freude auf. So, als wäre nichts geschehen. Beim Aufstöbern jüdischer Fußballschicksale spielt oft, ähnlich wie bei Martin Abraham Stock, der Zufall eine Rolle. Thomas Spiegel, Pressesprecher von Schalke 04. Die Kultur, dass man sich mit dieser NS-Zeit beschäftigt, hat eigentlich begonnen beim FC Schalke 04 ganz konkret im Zuge des Neubau unseres Stadions. Das war ungefähr Ende der 90er Jahre. Da ging es auch darum, Straßen hier rund um die Arena verdienten Schalker Fußballern zu benennen, unter anderem eben auch Fritz Zeppern, der Kapitän der Nationalmannschaft war in den 30er Jahren. In diesem Zusammenhang ist aber herausgekommen, dass er in der Zeit des Dritten Reiches einer der Profiteure der Arisierung gewesen ist. Das war hier eine Diskussion in Gelsenkirchen, die sehr intensiv geführt worden ist. Der erste Beschluss war eben, dass es klar war, dass so jemand, der von dem Leid anderer Leute profitiert hat, nicht für eine Namensbenennung in Frage kommt. Also, dass wir ganz klar trennen, sportlich hat Fritz Zeppern für den FC Schalke 04 großartige Dienste geleistet, aber er hat menschliche Verfehlungen gehabt, dass er aus unserer Sicht nicht mehr ein unbelastetes Vorbild für die Nachkommenschaft gewesen ist. Sonntags morgens wurde ich konfirmiert und nachmittags habe ich angefangen, in Schalke zu spielen. Und Fußballschuhe kann ich mit meinen Konfirmationsschuhen auf dem Aschenplatz. Und wie ich dann abends nach Hause nicht komme, da habe ich den Arsch auch nicht gekriegt. Ernst Kuzorra, eine Fußballlegende. Nicht nur bei Schalke 04. Wenn ich heute sehe, Ernst Kuzorra, der erzählt schöne Anekdoten über seine Zeit als Fußballer, der erzählt aber leider überhaupt nichts, weil er einfach gar nicht gefragt wird, wie es denn war als Mensch im Dritten Reich, wie man sich da verhalten hat. Schalke-Sprecher Spiegel kritisiert dieses Schweigen, weiß aber sehr wohl, dass Kuzorra keine Ausnahme war. Doch damit käme er heute nicht mehr durch. Inzwischen stellt man sich auch in den Fußballstadien der Vergangenheit, warnt vor Antisemitismus und Rassismus. Thilo Danielsmeier, seit 30 Jahren im Fanprojekt von Borussia Dortmund. Die Vergangenheit ist eigentlich sehr, sehr wichtig hier bei uns in Dortmund. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. So Anfang unseres Jahrtausends gab es immer dieses U-Bahn-Lied, wurde in deutschen Fankurven gesungen. Das heißt, Fans einer Mannschaft schickten die Fans der anderen Mannschaft mit einer U-Bahn nach Auschwitz. Es war ein gängiges Lied in allen Fankurven, in allen Zügen. Eine U-Bahn, eine U-Bahn, eine U-Bahn bauen wir. Die Dortmunder haben gesungen von Gelsenkirchen, die Gelsenkirchen haben gesungen von Dortmund bis nach Auschwitz. Und dann haben wir gerade speziell in Dortmund das Problem folgendermaßen angegangen. Wir haben mal das Schicksal aufgearbeitet eines Menschen, der in der U-Bahn gesessen hat. Und das war der inzwischen auch bekannte Julius Hirsch, ein jüdischer Nationalspieler. Und wir haben einen Film zusammengeschnitten über das Leben von Julius Hirsch und haben alle Klassen eingeladen, sich diese Unterrichtseinheit anzuschauen und sich mit einem zu befassen, der in so einer U-Bahn gesessen hat. U-Bahn heißt in diesem Fall natürlich in einem Zug nach Auschwitz gesessen hat. Und das war ein absoluter Durchbruch hier. Ganz, ganz viele Junge auch gesagt haben, das habe ich gar nicht gewusst, was ich da singe. Seit 5, 6 Jahren ist das aus den Fankurven verschwunden. Und wenn das einer noch singt, dann weiß er ganz genau, dass so viele andere genau wissen, was damit gemeint ist, sodass sich das keiner mehr traut. Der Dortmunder Fanbetreuer Danielsmeier hat 2013 am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, wenn rechte Fans aus der Vergangenheit nichts gelernt haben. Und zwar bin ich in Donetsk von Mitläufern der rechten Szene auf einer Stadiontoilette zusammengeschlagen worden. Sie haben erst versucht, einen von Borussia Dortmund und Fanbeauftragten zusammenzuschlagen oder anzugreifen. Das war nicht möglich, weil da Ordnungsdienst dabei stand. Und mich haben sie allein auf der Toilette abgepasst. Das war im März 2013. Dieser Zwischenfall war für mich tragisch, aber für die Fanszene eine ganz positive Wendung, weil die Fans durch den Verein wahnsinnig Rückendeckung bekommen haben. Und es werden bis heute wahnsinnig viele Aktionen gemacht. Zum Beispiel, es finden 3 Gedenkstättenfahrten jedes Jahr, die der Verein komplett bezahlt. Es wurden 2 Leute eingestellt, die sich mit dem Phänomen komplett befassen. Also, wahnsinnig. 5, 2, 3, 4, oh. Heute zur Veranstaltung mit Professor Dr. Boch. Ein Veranstaltungssaal in der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Stadthistoriker Goch hält einen Vortrag über die Geschichte des Vereins im Dritten Reich. Junge Fußballfans diskutieren über früher und über heute. Wir waren vorhin in der Ausstellung, da haben wir auch zum Nationalsozialismus, wie Schalke da mitgewirkt hat. In der Ausstellung konnte man sich da viele Sachen durchlesen, wie politisch Einfluss geübt wurde auf die Spieler und den Verein im Gesamten. War ein Bild abgebildet, wo die Mannschaft vor Spielbeginn den Hitlergruß erwiderte und wo man sich aus heutiger Sicht dann fragte, das ist doch krank eigentlich. Ist es damit vorbei? Haben die heutigen Fans aus der Vergangenheit gelernt? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es noch zum kleinen Teil Rassismus im Stadion gibt. Also ich habe beispielsweise schon bei Ballkontakten von Schwarzafrikanern Affengeräusche gehört oder dergleichen und auch schon mitbekommen, dass halt auch antisemitische Sprüche und gewisse Bekleidungsmarken, die auch dem rechten Jargon zugehörig sind, getragen werden und das ist halt immer noch aktuell. Also ich habe im Stadion schon mal die Beschimpfung gehört, du Jude. Ich denke auch, dass die überhaupt nicht wissen, was sie dann damit sagen oder was es überhaupt für eine Bedeutung hat. Dagegen wird viel getan. Vom DFB aus, der sich mit zahlreichen Kampagnen und Stiftungen inzwischen gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit engagiert. Aber auch von Seiten zahlreicher Fußballvereine, wie zum Beispiel Schalke 04, Borussia Dortmund, Bayern München. Doch das Engagement kommt nicht nur von oben, durch die Funktionäre verordnet. So Thilo Danielsmeier vom Borussen-Fanprojekt. Es engagieren sich ganz, ganz viele junge Leute auch, nicht nur gegen Nazis, gegen Homophobie und ganz, ganz viele Dinge. Viele Fußballvereine unterstützen diese Leute auch dabei und da ist die rechte Szene ganz schön unter Druck geraten. Schalke 04 hat 2 in den vergangenen Jahren in Israel gespielt. Als wir ein Spiel gehabt haben gegen Maccabi Tel Aviv, haben wir einen ehemaligen Schalke-Fan dort getroffen, der damals als 8- oder 9-Jähriger aus Deutschland flüchten musste, der aber uns beeindruckt hat, dass er die gesamte Meistermannschaft von 1934 noch lückenlos aufsagen konnte. Und der uns noch berichtet hat, dass jüdische Fans plötzlich ausgeschlossen waren, dass die nicht mehr ins Stadion kommen durften, dass die Nationalsozialisten eben auch dafür gesorgt haben und da geguckt haben. Ernst Kuzorra hat die Jungs, auch die jüdischen Jungs, mit Karten versorgt. Auch noch nach 1933 sagte er, wenn wir da hingekommen sind und wir durften keine Karten mehr kaufen, Ernst Kuzorra hat uns immer Karten gegeben. Der hat da kein großes Gewese drum gemacht, sondern er kannte die Jungs und die durften dann eben ins Stadion gehen. Ingrid Müller-Münch über Antisemitismus im deutschen Fußball. Nicht nur ein Thema beim FC Bayern, sondern auch im Revier. Die Ausstellung Kicker, Kämpfer und Legenden läuft allerdings in München in der FC Bayern Erlebniswelt. Wenn Sie sich interessieren für diese Ausstellung, dann haben Sie noch bis zu den Osterferien Zeit. Am 12. April ist der letzte Tag. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.